der letzten Geschichte verfällt Faust Helena vollkommen. Sie gebärt ihm den Sohn Justus Faustus, dem er viele zukünftige Dinge erzählt. Mit seinem Tode verschwinden auch Mutter und Kind. Den letzten Monat vor seiner Höllenfahrt verbringt er mit Jammern und Wehklagen. Sein Diener Mephisto aber hänselt ihn mit Spottversen.